Außer einem rituellen Opfer für den schändlichen Gott der Finsternis, verfolgte man damit das Endziel, die Besten zu vernichten. Jene Jugendliche, die, wenn sie am Leben geblieben wären, mit Idealismus und klarer Sicht in die Ereignisse der Welt eingegriffen hätten, die aus dem Schatten heraus gelenkten und gesteuerten geschichtlichen Katastrophen verhindernd. So geschah es beim Ausbruch des Zweiten Weltkrieges, wo die sichtbare politische Macht weiter von den alten und erfahrenen Männern kontrolliert wurde. Selbst Churchill war für sie sehr wertvoll, um den geheimen Plan der Zerstörung Deutschlands und auch Englands durchzuführen. So geschah es auch in Chile, wo es niemanden gab, der den Wettlauf in den Abgrund und die Zerstörung aufhalten konnte. Wenn der Plan in seinen kleinsten Details weltweit nach der augenblicklichen Niederlage des exoterischen Hitlerismus, nicht des esoterischen, ausgeführt wird und man es als notwendig erachtete, ohne noch die letzte Zerstörung in Anspruch zu nehmen, die den Zyklus schließen soll, zwei oder drei Generationen von Jugendlichen zu vernichten, so hat man dies mit den Drogen, mit den orientalischen Glaubenslehren, die den Verlust der Persönlichkeit predigen, dem Pazifismus, den Träumereien aller möglichen schädlichen und falschen Okkultismen, den Hippies mit der Musik der Beatles, mit dem Rock, diese negerjüdische Musik, der Homosexualität, der Bisexualität, dem Feminismus, dem Lesbianismus und die ganze Degeneration und Pornografie, die von der jüdischen Presse und Propaganda begünstigt werden, erreicht. Auch mit dem feigen und mörderischen Terrorismus. Man hat die Jugend verblödet, degeneriert, nicht nur mit seelischen Epidemien ausgehend vom Weltzentrum der Degeneration, den Vereinigten Staaten von Nordamerika, mit seinen Anhängern und Komplizen in Moskau. Das Ergebnis ist, dass dieselben Alten, die die Werkzeuge des großen Planes sind, weiterhin die Geschäfte und die Politik der Welt handhaben, um sie zur endgültigen Zerstörung zu führen oder aber in die völlige Sklaverei. Das Mysterium dieses finsteren Dramas wurde möglicherweise schon erahnt durch die tragischen Ereignisse im Leben dieses Mannes, der Führer des chilenischen Narzissmus war. Es ist sonderbar, doch es geschah in Chile und an keinem anderen Ort der Welt, wo die beinahe genauen archetypischen Koordinaten des Hitlerismus gegeben waren. Hier wie dort gab es einen Putsch, der tragisch endete. Es gab einen charismatischen Führer, der einige Fähigkeiten besaß, ähnlich in seiner Persönlichkeit derjenigen Hitlers. Ihn beobachtend versuchte ich, die Psychologie des Führers zu verstehen. Doch nur von dem Gesichtspunkt bezüglich seiner menschlichen Voraussetzung aus, das heißt darin, dass im Körper und der Wesensart eines Menschen die Besitznahme durch einen Blitz einer anderen Welt möglich würde. Denn dies geschah nicht auf dieselbe Weise mit den anderen Führern der faschistischen Bewegungen in der Welt. Jene waren lediglich Politiker, die sich mit der Modeformel eines Führers umgaben. In Deutschland, aber auch in Chile, war dies anders. Es wurde das Führerprinzip verkörpert. Ob dies wohl der seltsamen Verwandtschaft zuzuschreiben ist, die in diesem Lande am Ende der Welt mit der Seele Deutschlands verbunden war, die von Nicolas Palacios beobachtet worden war und die ich in meinem Buch »Chilenischer Rassezyklus« behandelt habe? Unser Narzissmus in Chile ist von Deutschen in Chile und einigen Chilenen ins Leben gerufen worden. Unser Führer stammte vom Vater her von Ureinwohnern und von der Mutter her von Deutschen ab. Viele der jungen Nazis hatten germanische Vorfahren, die vor mehr als 100 Jahren nach Chile gekommen waren und sich vollkommen angepasst hatten, so sehr, dass die chilenische Nationalität ohne diese gar nicht vorstellbar ist, indem sie eine Mischung des einheimischen Elements mit dem Germanischen bildet. Laut Palacios geschah dies bereits seit ursprünglichen Zeiten durch die westgotische Abstammung der Eroberer, die hier eindrangen und die Araukaner bekämpften. Laut José Toribio Medina, Claudio Gay und andere, auch Echila, wage ich es kaum zu sagen, hatte der araukanische Indianer einen legendären friesischen Ahnen, das heißt einen germanischen, daher seine Liebe zum heldenhaften Kampf. Diese Überlegungen führen uns dazu, gewisse irdische Erscheinungen in der Geschichte der Menschen auf magische Weise zu verstehen versuchen. Jung hatte sie studiert, sie jedoch psychologisiert, zum Teil das Heilige daran zerstörend. Jung sprach vom Archetypen, wenn er sich auf gewisse Erscheinungen des kollektiven Unterbewusstseins bezog. Diese jungschen Archetypen sind aber nicht die Archetypen Platons. Toynbee gestand mir aber in Indien, dass sie ihm dazu gedient hätten, die Tatsache zu erklären, dass die Zivilisation auf einmal erschienen sei, vor nur etwa 6000 Jahren. Er sagte, nach Jahrhunderten primitiven Lebens ist wohl ein Stammesführer im Traume von einem Archetypen besessen gewesen, der ihm dazu verholfen hat, die Formeln für ein höheres Leben zu entdecken. Trotzdem hat Toynbee nicht verstanden, was Jung mit Archetypus sagen wollte. Und die Wahrheit ist die, dass der Doktor dies niemals aufgeklärt hat. In meinem Buch »Nietzsche und Shivas Tanz« habe ich dieses Thema behandelt. Zugleich beziehe ich mich auf drei kaum bekannte Begegnungen mit C.G. Jung, die von Professor William McQuire in seinem Buch »Young Speaking« wiedergegeben werden. Jung bezieht sich in diesem auf Hitler und zeigt ihm, wie ein Wesen von einem Archetypen des unterbewussten arischen Kollektivs besessen ist. Eine Stimme, die er hört, befiehlt ihm. Und Hitler kam nicht umhin, ihr zu gehorchen. Auf diese Begegnungen werden wir noch zurückkommen. Jung war der Einzige, der je auf diese Weise zu Hitlers Lebzeiten von ihm gesprochen hat, und obwohl er ein großes Mysterium psychologisiert hat, wurde es nicht vollends von ihm entheiligt. Denn die einzige Art, ihn in seiner abgründigen Tiefe zu begreifen, ist, gerechtere Beziehungen, sagenhaftere zu suchen, zur heidnischen Religiosität der goldenen Zeitalter zurückkehrend, als die Götter, Hyperborea und Nicht-Hyperborea, Fleisch wurden, von den Menschen Besitz ergriffen und deren Angelegenheiten regelten. In Wahrheit haben sie nie aufgehört, dies zu tun, nur dass die Menschen des dunklen Zeitalters dies nicht wissen und nicht glauben. Doch siehe da, in unserer Zeit ist ein Gott unter die Menschen herabgekommen und wir, die wir seine Gläubigen waren und sind, nehmen nach und nach an seiner Erleuchtung teil. Deswegen spricht er auch manchmal für uns. Denn wir werden Aufgeweckte sein innerhalb der Enthüllung seines Mysteriums.